So, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Dies ist mal wieder eine kleine Podcast-Review. Podcasting feiert ja ein Revival, nachdem wir alle Podcatcher mit uns rumtragen, also sogenannte Smartphones. Mein Sohn, der ist 17,5, den habe ich jetzt auch schon auf das Thema Podcast gesetzt. Jetzt ist er schlauer als seine Lehrer, zumindest wenn man ihn hört. Auf jeden Fall wollte ich heute mal ein bisschen anderen Podcast zeigen. Ich finde nämlich auch gerade die Liste nicht von Podcasts, die ich hier besprechen wollte. Die liegt hier irgendwo auf meinem großen Stapel. Und ein Podcast, den ich momentan sehr gerne höre, auch aus mehr oder weniger aktuellem Anlass, ist eben dieser schöne Podcast This Week in Track, der hier auch eingeblendet ist. Und da gibt es praktisch immer Reviews von einzelnen Episoden, die da mal kurz durchgegangen werden. Es gibt die aktuellen News, was gerade im Star Trek-Bereich los ist. Und da momentan gerade Star Trek Discovery angelaufen ist, gibt es da ganz gute Besprechungen von Star Trek Discovery. Und man muss nicht tausend Reviews lesen, sondern die fassen hier auch immer mal ganz gut zusammen, was so die verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Dingen sind, vergleichen die neuen Episoden mit den alten und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge Star Trek Trivia. Es gibt Interaktion mit den Leuten. Da gibt es so eine Abteilung 10 Forward, wo die da ein bisschen was besprechen und so weiter und so fort. Also eine ganz schöne Sache für alle Star Trek-Fans. Ich habe wirklich angefangen, eine Tonne Star Trek-Podcasts zu abonnieren, aber das ist einer der wenigen, die ich dann regelmäßig wirklich höre, weil es gibt so andere Star Trek-Podcasts, die zum Teil auch sehr lobenswert sind, die sind aber so dermaßen ewig lang. Also es gibt zum Beispiel einen Podcast Women in Warp, wo dann auch oft feministische Themen oder der primär eine feministische Perspektive auf Star Trek wirft, was ich gar nicht so schlecht finde. Aber es ist dann manchmal wirklich sehr langwierig. Und wenn man nicht wirklich alle Dinger dreimal durchgeguckt hat und einigermaßen präsent, also innerhalb der letzten 4 Jahre dreimal durchgeguckt hat, dann hat man nicht immer unbedingt präsent, um welche Sachen es handelt. Also bei mir ist zum Beispiel seit Deep Space Nine wirklich eine lange, lange Zeit vergangen. Also Voyager habe ich jetzt gerade wieder durchgeguckt. Bei TNG bin ich gerade dran. Die alten Star Trek-Folgen hat man einigermaßen auch so im Überblick, aber auch nicht so im Detail, um jetzt einzelne Szenen zwischen verschiedenen, wie soll man sagen, zwischen verschiedenen Personen dann noch beurteilen zu können und das so gut in Erinnerung zu haben. Also das finde ich immer ganz schwierig. Dann gibt es noch andere, also was die Women at Warp auch oft machen, ist, dass sie wirklich eine Folge live kommentieren. Also man sieht nicht die Folge, sondern die kommentieren die Folge live. Das heißt, man müsste sich wirklich vor den Fernseher setzen, die Folge anschmeißen, leise stellen, den Podcast laut stellen und dann könnte man da entsprechend folgen, wenn die einzelnen Personen oder ihre Gesichter oder sonst irgendwas kommentieren. Also das finde ich etwas schwierig. Wie gesagt, bei This Week in Track ist das eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und das ist also ein Star Trek Podcast, den ich empfehlen könnte, einfach unter thisweekintrack.com oder eben einfach This Week in Track in eurem Podcatcher suchen. Dann solltet ihr das finden. Die beiden haben auch einen ganz netten Humor, sind auch nicht so, wie soll man sagen, also sie kritisieren eben schon auch mal was und sind jetzt nicht, sagen jetzt nicht, es ist Star Trek, es ist alles toll, sondern sind auch ganz schöne Sachen dabei. Manchmal werden einzelne Schauspieler, manchmal haben sie einzelne Schauspieler da zum Interviewen oder mal zum Beispiel so Leute wie den David Carroll und so weiter. Sie verweisen auch auf, das habe ich jetzt auch erst so richtig, ich habe das zwar gewusst, dass es so Fanfilme gibt, aber dass es so viele Fanfilme gibt, also es gibt diese New Voyages und so weiter. Da habe ich mir jetzt kürzlich auch mal diese Folge Fire and Blood angeguckt, eine Doppelfolge, wo es eben auch schon um Homosexualität in Star Trek geht. Etwas, was ja jetzt erst mit Discovery jetzt wirklich in einer offiziellen Serie überhaupt mal thematisiert wird. Also wie auch immer, Also man kommt auch auf Fan-Projekte zu sprechen. Man kriegt Hintergrundinterviews mit Star Trek-Machern und so weiter und so fort. Also für jeden Trekkie oder zumindest Trek-Liebhaber oder Trek-Tollfinder ist das ein ganz toller Podcast. This Week in Trek ist Star Trek Podcast. Wenn ihr Tipps habt, welche Podcasts ich mir unbedingt angucken sollte, dann sagt mir doch gern Bescheid. Dann füge ich sie, sobald die Liste wieder auftaucht, dieser Liste hinzu. Und dann, ja. Freue ich mich eben auf Tipps, welche Podcasts ich in Zukunft noch so besprechen könnte. Gut, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Das war wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Webcam, beziehungsweise in diesem Fall vom Screenshare. Euer Oliver Gassner. Bye bye, tschüss. Ich freue mich über Abos, ich freue mich über Däumchen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr zusätzlich zum Abo auch noch das Glöckchen drückt, denn dann verpasst ihr keine Live-Folge mehr. Okay, bis dann. Bye bye, tschüss.